Antenne Düsseldorf Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Michael Bohm, guten Abend. Das Wetter, Sonne und Wolken, bei Wetten um 25 Grad. Stillstand auf vielen Strecken der Bahn. Aufräumarbeiten nach der Gewitterfront. Blitz, Sturm und Donner, eine heftige Gewitterfront mit teils orkanartigen Sturmböen ist über Nordrhein-Westfalen hinweggefegt. Dachziegel flogen durch die Luft, Bäume knickten um, Starkregen setzte Straßen unter Wasser. Der Zugverkehr im ganzen Land ist durch das Unwetter erheblich eingeschränkt. Nachgefragt. Besonders in den Räumen Aachen, Köln, Düsseldorf, Essen und Duisburg gab es Probleme. Gerd Felser von der Bahn ist da. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Wie sieht denn die Lage jetzt einige Stunden nach dem Unwetter aus? Also bis zum Abend hat sich die Lage ja insofern entspannt, dass wir die meisten Züge, wenn auch mit Verspätung, wieder fahren. Es sind einzelne Verbindungen, die nicht angefahren werden können. Da können wir auch keine Hilfe bieten. Wenn der Baum das Gleis blockiert, können wir dort keinen Zugverkehr einrichten. Die Kunden sind eben teilweise in den Bahnhöfen geblieben und haben gewartet, bis es so nach und nach wieder losging. Ich denke, da hat auch jeder Verständnis, dass bei so einem starken Unwetter eben nicht zu jeder Tageszeit der Bahnverkehr in gewohnten Maßen abgehen kann. Gerd Felser von der Bahn, vielen Dank. Durch das Unwetter über NRW sind allein in Aachen 8 Menschen verletzt worden. Der Sturm riss in langer Wehe bei Düren einen Dachdecker vom Dach einer Garage. Dabei brach sich der 36-Jährige nach Polizeiangaben mehrfach die Knochen. Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin in Aachen. Ein Baum stürzte auf ihr Auto und klemmte die 46-Jährige darin ein. Nach 1,5 Stunden konnte sie von der Feuerwehr leicht verletzt befreit werden. In Monheim im Kreis Mettmann gab es vermutlich sogar einen schwachen Tornado. Vom 600 Jahre alten Schelmenturm regnete es Dachziegel. In Wesel wurde eine 15-jährige Fahrradfahrerin von einem Ast getroffen und lebensgefährlich verletzt. Und hier ist Danny Hoppe mit weiteren Themen in der Zusammenfassung. Am Rheinufer in Duisburg sind die Leichen von zwei jungen Männern gefunden worden. Sie waren am Samstag auf der Höhe des Krefelder Hafens von der Strömung eines vorbeifahrenden Schiffes mitgerissen worden und ertrunken. Nach dem Verbot der internationalen humanitären Hilfsorganisationen durch das Bundesinnenministerium wurden auch bei uns in NRW mehrere Räume des Vereins durchsucht. Der Organisation wird vorgeworfen, Spendengelder für die radikal-islamische Hamas gesammelt zu haben. Der neue Versuch im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko macht nach Angaben der US-Behörden deutliche Fortschritte. Seit dem Wochenende wird eine neue Absaugglocke über dem Bohrloch installiert. Star-Regisseur Roman Polanski ist wieder frei. Die Regierung in der Schweiz hat ihn aus dem Hausarrest entlassen und sich entschieden, ihn nicht an die USA auszuliefern. Die USA verfolgen Polanski, weil er in den 70er Jahren eine 13-Jährige vergewaltigt haben soll. Das Auslieferungsgesuch der USA, wo ihm vorgeworfen wird, eine 13-Jährige missbraucht zu haben, sei dann doch nicht völlig überzeugend gewesen, so die Justizministerin. Und wenn sie das sagte, war Roman Polanski bereits frei. Nach 10 Monaten, die er erst im Gefängnis und dann mit elektronischer Fußfessel in seiner Schweizer Villa verbrachte. Ob er bereits wieder hier in Paris bei seiner Familie ist, ist nicht bekannt. Frankreichs Kultusminister Mitterrand jedenfalls erklärte, er sei hoch erfreut über die Freilassung Polanskis. Dorothea Finkbeiner, Paris. Und soweit die Meldungen mit Michael Bohm. Und hier ist der Antenne Düsseldorf-Wetter. Service. Es gibt viele Wolken heute Abend und dadurch wird es auch kühler. 26 Grad haben wir jetzt noch so in Richtung Feierabend. Heute Nacht gehen die Werte sogar auf 17 Grad zurück. Morgen liegen die Höchstwerte bei 28 Grad, also ein Tag zum Durchschnaufen. Denn übermorgen, da wird es schon wieder hochsommerlich. Schwülheiße 35 Grad stehen an. Zurzeit messen wir hier im Hafen 27 Grad. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice. Staus und stockenden Verkehr gibt es auf den folgenden Strecken: A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen dem Kreuz Leverkusen und Köln-Dellbrück 7 Kilometer und weiter zwischen der Raststätte Ohligserheide und Solingen 1 Kilometer stockender Verkehr. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Köln-Korweiler und Köln-Bickendorf 3 Kilometer und jetzt A57 Köln in Richtung Krefeld zwischen dem Kreuz Neuss-West und Holzbüttgen 1 Kilometer stockender Verkehr. Und nun blicken wir noch mal kurz auf den Schienenverkehr. Denn es gibt noch zahlreiche Ausfälle. So fällt zum Beispiel der RE2 zwischen Mönchengladbach und Krefeld aus, sowie der RE8 zwischen Mönchengladbach und Köln, sowie auch die RB27 zwischen Mönchengladbach und Köln Hauptbahnhof. Die S1 fährt nicht zwischen Düsseldorf-Eller und Dortmund. Die S2 fällt nicht zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Essen-Altenessen. Die S6 fällt zwischen Ratingen und Essen Hauptbahnhof aus. Die S8 fällt zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof aus. Die S11 fällt zwischen Dormagen und Düsseldorf Flughafen Terminal aus. Also so gut wie keine S-Bahn fährt hier in und um Düsseldorf. Die Gründe sind natürlich die Blitzeinschläge sowie Bäume im Gleis und die Bahn kann zur Dauer der Störung bisher noch keine Angaben machen. Wir halten Sie hier bei Antenne Düsseldorf aber weiter auf dem Laufenden. Gute Fahrt.